Tränen in den Augen, ich ertrage das nicht. Bitte lass mich nicht los, schau in mein Gesicht. Das sind Tränen nur für dich, diese Tränen sind für dich. Ich schreibe weiter für dich und ich schäme mich nicht. Tränen im Gesicht, solange es ist her, jetzt ist das Chaos vollbracht, aller Anfang ist schwer. Ich mag einfach nicht nachdenken, bin verwirrt. Dachte, das war's jetzt, doch ich hab mich geirrt. Manchmal denk ich zurück, frag mich, was hab ich falsch gemacht? Letztens hab ich dich gesehen, ach du hast über mich Arsch gelacht. Sag mir einfach, was du denkst, sag's mir ins Gesicht. Schau mir in die Augen, doch du kannst ja nicht. Die Zeit vergeht wie im Flug, sie bleibt nicht einmal stehen. Ich habe keine Chance, kann dich nicht einmal sehen. Glaub mir, die Zeit, es war verdammt schwer. Ich habe aufgearbeitet, hätte ich anerkannt, hätte ich sehr. Doch es fällt mir schwer zu sagen, dass du vergessen bist. So schlechte Erinnerungen an dich möchte ich nicht. Doch du hast es so gewollt, mit aller Kraft und Gewalt wolltest du mich vergessen, ich hoffe, du hast bald geschnallt. Ich bin wirklich nur enttäuscht und das tut weh. Dich jetzt wirklich zu kennen, so in Realität. Dass ich so über dich denken muss, mag ich nicht. Das ist für mich so wie ein harter Schlag ins Gesicht. Tränen in den Augen, ich ertrage das nicht. Bitte lass mich nicht los, schau in mein Gesicht. Das sind Tränen nur für dich, diese Tränen sind für dich. Ich schreibe weiter für dich und ich schäme mich nicht. Tränen in den Augen, ich ertrage das nicht. Bitte lass mich nicht los, schau in mein Gesicht. Das sind Tränen nur für dich, diese Tränen sind für dich. Ich schreibe weiter für dich und ich schäme mich nicht. Tränen im Gesicht, so lang ist es her. Es ist das Chaos vollbracht, aller Anfang ist schwer. Ich mag einfach nicht nachdenken, bin verwirrt. Dachte, das war's es, doch ich hab mich geirrt. Tränen im Gesicht, so lang ist es her, jetzt ist das Chaos vollbracht, aller Anfang ist schwer. Ich mag einfach nicht nachdenken, bin verwirrt. Dachte, das war's jetzt, doch ich hab mich geirrt. Dir ist das Thema so egal, deshalb verdrängst du es ja. Und irgendwann kommst dir hoch, ich kenn dich ja. Da wird's dir zu viel, doch jetzt grad passt es. Jetzt grad bist du glücklich und ja, ich hasse es. Ich ertrag es nicht, wie du lachen kannst und ich nicht. Doch ob du wirklich Spaß hast, weiß ich im Grunde nicht. Kommst du damit klar, mit dieser ganzen Zeit? Möchtest alleine sein, die ganze Zeit? Wie geht's dir jetzt grad? Jetzt haben wir wieder Kontakt. Tun auf gute Freunde, ich hab wieder verkackt. Ich hab dir gleich gesagt, ich tu es nicht auf gute Freunde. Denk zurück an die 2 Jahre und die verfluchten Träume. Du erzählst mir von Gefühlen und dass du mich vermisst. Doch was du wirklich von Herzen willst, tust du ja nicht. Deshalb sag ich dir, machen wir und schauen, was passiert. Bist du einverstanden? Ja, dann schreib's dir drauf aufs Papier. Schau in mein Gesicht. Das sind Tränen nur für dich. Diese Tränen sind für dich. Ich schreibe weiter für dich und ich schäme mich nicht. Tränen im Gesicht, so lang ist es her. Es ist das Chaos vollbracht, aller Anfang ist schwer. Ich mag einfach nicht nachdenken, bin verwirrt. Dachte, das war's es, doch ich hab mich geirrt. Tränen in den Augen, ich ertrage das nicht. Bitte lass mich nicht los, schau in mein Gesicht. Das sind Tränen nur für dich. Diese Tränen und ich schäme mich nicht. Tränen im Gesicht, so lang ist es her. Es ist das Chaos vollbracht, aller Anfang ist schwer. Ich mag einfach nicht nachdenken, bin verwirrt. Dachte, das war's es, doch ich hab mich geirrt. Tränen in den Augen, ich ertrage das nicht. Bitte lass mich nicht los, schau in mein Gesicht. Das sind Tränen nur für dich, diese Tränen sind für dich. Ich schreibe weiter für dich und ich schäme mich nicht. Tränen im Gesicht, so lang ist es her. Jetzt ist das Chaos vollbracht, aller Anfang ist schwer. Ich mag einfach nicht nachdenken, bin verwirrt. Dachte, das war's jetzt, doch ich hab mich geirrt.